NDR Info Jazznacht. Die zweite Stunde der Jazznacht. Eine Klangreise rund ums Mittelmeer. Mit Musikern aus Frankreich und mit Musikern, die ihre Wurzeln in Israel, im Libanon, in Algerien oder in Nordspanien haben. Hallo und guten Abend, sagt Heti Brunzel. Ich begrüße Sie mit Michel Portal und Vincent Perani mit Klarinette, Saxophon und Akkordeon. Beide sind im Süden Frankreichs geboren. Michel Portal vor über 80 Jahren im südwestlichen Bayonne in der Nähe des Atlantiks und Perrani vor knapp 40 Jahren in Nizza am Mittelmeer im Südosten des Landes. Er war 18 Jahre alt, als er in Paris für sein klassisches Akkordeonspiel ausgezeichnet wurde. Dann entdeckte Perrani den Jazz für sich und schon bald spielte er mit namhaften Musikern aus Frankreich, mit Michel Portal oder Louis Clavis beispielsweise. Und Portal ist seit Jahrzehnten in unterschiedlichen musikalischen Umfeldern zu Hause. Im Jazz, in der Klassik, in der neuen Musik. Selbst Edith Piaf hat der Klarinettist und Saxophonist schon begleitet. Er hat mit Jazzmusikern wie Joachim Kühn, Jacques de Jonette oder Dave Liebman gespielt. Seine Duo-Aufnahmen mit Richard Galliano sind legendär. Und 2018 stellte der 83-jährige Michel Portal beim Jazzdoor-Festival in Berlin eine neue Band mit Musikern wie Nils Wogram oder Bojan Zulfikar-Pasic vor. Auf der Bühne im Rolf-Liebermann-Studio des NDR im Herbst 2013 zwei besondere Künstler, Michel Portal und Vincent Perrani, in der Musik auf Augenhöhe, in ihrem Facettenreichtum und in ihrem meisterhaften Spiel.

Thank you. Das Duo Michel Portal und Vincent Pirani im September 2013 im Rolf-Lübermann-Studio des NDR in Hamburg. Ein paar Monate später, am selben Ort, das Oma-Klein-Trio zu Gast in der Reihe der NDR-Jazz-Konzerte. Geboren und aufgewachsen sind die drei Musiker in Israel. Auf einer Musikschule am Rand von Tel Aviv haben sie sich in ihrer Jugend kennengelernt. Nach Aufenthalten in New York lebt Oma-Klein jetzt seit einigen Jahren in Deutschland. Klein ist der Pianist, Hagai Cohen-Milo der Bassist und Amir Bressler der Schlagzeuger. Thank you, that's very nice of you. So we never do this, but we'll play another song. This one is also from To the Unknown, and it's called Bliss. Bliss is a great word in English because it means something that's better than happiness. Happier than happiness. Think about that. Thank you. Das Ömer Kleintrio. Am Bass Hagai Kuhn-Milo, am Schlagzeug Amir Bressler und am Klavier Ömer Klein. Unsere Aufnahme entstand im Februar 2014 im NDR in Hamburg. Beim Jazzfest in Berlin 2012 hatte der Sänger Rabbi Lahut einen beeindruckenden Auftritt mit seiner in Deutschland gegründeten Band. Lahut wurde 1982 im Libanon geboren und dort begann er seine musikalische Ausbildung. In Deutschland setzte er ab seinem 20. Lebensjahr seine Studien mit unterschiedlichen Schwerpunkten fort. Seit einigen Jahren ist der Musiker auch Dozent für Gesang. Und ab 3. Oktober ist Rabbi Lahut mit seiner Band Massa unterwegs. Konzerte gibt er in Baku und in Prag, aber auch vielleicht in ihrer Nähe, in Schwerin, Dresden und Bielefeld. Die Band Massa mit Rabbi Lahut, Gesang. Markus Rust an Flügelhorn und Trompete, Clemens Pötsch am Klavier und Demian Kappenstein am Schlagzeug. Auf der CD Outspoken, erschienen 2017 beim Label Traumton. ناس ويني الايام ضاع ويني مساء الخير كنا نقول والشمس تغيب ونحنا نزور مساء الخير وسوا نغمر ناس بتحب ويوع القلب ناس ويني الايام ضاع ويني مساء الخير كنا نقول والشمس تغيب ونحنا نزور مساء الخير وسوا نغمر ناس بتحب ويوع القلب J'entends ta voix. tu m'as reconnu. Après tout ce temps, rien n'est perdu. Je laisse tomber tous mes âmes. Je ne pleure plus, je n'ai plus de larmes. Ce n'est jamais trop tard, ce n'est jamais trop tôt. Ce n'est jamais trop noir, ce n'est jamais trop blanc. Tu es la voix qui m'appelle. Tu es la voix qui m'appelle, la voix qui traduit ma vie en couleur infinie, infiniment soluble. Dans l'être, l'être que je suis, que serais-je sans toi, sans ta voix, sans la mer qui t'envoie. Ce n'est jamais trop tôt, ce n'est jamais trop noir, ce n'est jamais trop blanc. Tu es la voix qui m'appelle, la voix qui traduit ma vie en couleur infinie, infiniment soluble dans l'être que je suis. Der Sänger Rabbi Lahoud. Im Libanon wurde er geboren und seit bald 20 Jahren lebt der Künstler in Deutschland. Unter anderem mit Markus Stockhausen oder Florian Weber ist er aufgetreten. Tourneen mit seiner Band führten ihn unter anderem auch in den Libanon. Sie hören die NDR Info Jazznacht, eine Klangreise rund ums Mittelmeer. Hier jetzt die Pianisten Tete Montoliu und Martial Zolal. In einer NDR-Aufnahme aus dem Jahr 1984. Thank you. Pianisten Tete Montoliu aus Barcelona und Martial Zolal aus Paris. Und hier geht es gleich weiter mit der Jazznacht bis morgen früh um 6. Thank you.